SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Spürbachieren geworden im Club-Land Schweiz. Aber für das hast du ja meine Wochenendsendung. Herzlich willkommen und wunderschönen guten Abend. Es ist Mental X Electronic, natürlich hier auf SRF Virus. Und ich bringe hier, sofern das in der Elektronik möglich ist, sehr, sehr warme Techno-Grooves. Heute zu oben frei nach dem Thema Oblivion and the Robots from Down Under. Du hörst schon, es gibt was Australisches und zwar von Matter. Denn der Techno-Poet Nummer 1, der Henry Seis, hat gerade eine ganz neue EP am Start. 4 Tracks sind es, jeder sitzt perfekt. Und dann hat er noch Sounds Made in Switzerland, nämlich von Fats Sushi. Die haben ebenfalls eine neue Scheibe am Start, und zwar auf dem Berliner Vorzeigeleben, nämlich ein Musiker. Zuerst gehen wir aber jetzt einmal nach Bulgarien, und zwar zum Matan Kaspi. Der hat eine neue Single am Start namens Parachute, und die kommt in 2 Wochen raus, und zwar auf G-Music. Und das wiederum ist das Label von Jerome Ismay. Melose 3, schön reiß ich mit. Viel Spaß. Yeah.

halt so gesehen und oder wir uns nichts vormachen. Das Tessin ist ein weisser Fleck auf der Technolandkarte von der Schweiz gesehen. Gut, sie haben natürlich mal so in den 90er Jahren, Ende 90er Jahren mal so einen Rave-Schuppen gehabt, aber eben, seit eigentlich 15 Jahren hörst du nicht mehr wirklich Relevanz. Und seit etwa genau 2 Monaten schickt man immer wieder ein junges, ein sehr frisches Leben namens Seven Scales ihre Promos zu. Und einer der Hauptproduzenten hier davon ist der Andrew Sommer. Der hat jetzt eine neue EP am Start, «Mein Stern» auf Deutsch. Und hey, das Ding ist richtig, richtig gut. Ich weiss noch nicht, wo es rauskommt und wenn es rauskommt und ob es überhaupt rauskommt. Doch, natürlich wird sie irgendwo rauskommen. Aber sie haben es auf jeden Fall mal geschickt und sie ist richtig gut. Checkst du es aus, ist der Andrew Sommer. Und das ist ein Track von dieser «Mein Stern» EP. Und zwar «Man in the Dark». We'll be right back. Rock, oder? Das ist ebenfalls der junge Herr aus dem Tessin, Andrew Summerlander sich. Seine neue EP kommt im Bälde dann einmal sozi. Wird sie rauskommen. Und zwar heisst sie «Mein Stern» auf 7 Scale. Das ist ein Remix und zwar vom EP-Track namens «Walking in the Sky». Zephyros Essential Tune. Langsam, dafür sehr kontinuierlich, haben sich ein fettes Sushi von einem Keimtipp zu einem echten Brand entwickelt. Gut, mit natürlich extrem erfolgreichen Releases auf dem spanischen Label Suara oder einem legendären Remix für den Fritz Kalkbrenner. Ist das auch nicht wirklich ein Wunder? Fat Sushi aus Zürich haben jetzt gerade eine neue EP am Start. Wieder ist ein Berliner Label im Spiel, und zwar ein Musiker. Ja, natürlich, der Name verortet schon. Wird geführt und gemanagt von iMusic. Das ist eher so ein bisschen, ja, wie wir es nennen, Neo-Trans, Progressive House-Label, und macht wirklich richtig gute Sachen. Das ist die neue EP namens Oblivion von Fat Sushi. Und möchtest du es einmal in der Schweiz hören? Du hast natürlich gerade morgen so die Möglichkeit, im Hive Club spielen sie. Und zwar zusammen mit Superflu. Mehr Party-Tipps bekommst du so kurz nach der 9 Uhr hier auf SRF 4, wo sich bei dem Ende liegt. Und hey, ich hoffe, du hast nicht allzu anstrengende Arbeitswoche gehabt. Hast dich vor allem schön warm angezogen. Gut, hier im Studio ist jetzt recht gemütlich. Es tropft schon wieder fast von der Decke, aber das ist eigentlich normal und das soll ja auch so sein am Wochenende. kann einfach nicht genug kriegen von diesem Remix. Gut, Rufus Soul aus Australien ist ja schon mal wirklich eine irre Indie-Pop-Band, obwohl eigentlich das Indie-Geschrammel interessiert bin, sonst nicht wirklich. Aber das Trio, die sind richtig gut. Und wenn es dann auch noch remixed wird von Jotto, dann hast du den Club hier, oder? Das ist Jotto Remix von Rufus Soul. Und zwar mit Like an Animal. Like an animal, I still got love for you. Hear me calling, love. I'm calling out for you. Like an animal, I still. We'll be right back. ja am Morgen zur Nacht, also am Samstag zur Nacht, einen ziemlich transigen Trip im Hive, weil das Schweizer Duo spielt morgens oben im Hive als Headliner. Fat Sushi sind das, eben ein Track von ihrer neuen EP namens Oblivion, hat er schon vorgestellt. Das ist der zweite und der steht im Titeltrack gar nicht nach. Es sind Fat Sushi auf einen Musiker und zwar mit Solaris. die Sounds, die Arrangements. Ich bin nicht von dieser Welt. Gut, es handelt sich wieder einmal mehr um eine grandiose Hemmings aus Madrid und er meldet sich diese Woche gerade mit einer neuen EP zurück. In the Distance heisst sie. Und nach seinen Ausflügen Indie-Sounds und Akustik, Instrumental-Soundtracks, kommt jetzt wieder ein bisschen mit Clubmusik hinterführen und ich finde, das steht ihm wirklich am allerbesten. Jetzt hörst du die neue Henry Size im Hintergrund. Infos zu der heutigen Show, eben mit Features zum Henry Size, zu Fat Sushi. Und zu Matto aus Australien findest du auf srf.ch/mentlix. Da findest du auch Playlisten und nach der Sendung bekommst du natürlich wie gewohnt den Podcast zum gratis Downloaden. srf.ch/mentlix, dort auf Download klicken und schon hast du mich unterwegs unter der Woche. Vielleicht sogar ein 5 inzwischen, irgendein dunkler Underground-Club, Stroboskop und Nebel. Dann musst du diesen Track spielen. Alex Weidel ist das. Und zwar mit seinem fantastischen Remix für Shiny Coral Reefs. Der Typ hat wirklich etwas auf dem Kasten. Er ist sehr zurückhaltend, sucht nicht kommerzielle Hits, sondern macht wirklich Tracks für DJs. Und genau darum funktionieren sie halt wirklich fantastisch. Das ist der Alex Weidel. We'll be right back. Hi, this is John Digley. You're listening to Virus Radio with Mental X. Ultra Deep und Ultra Sexy. Vorher hast du gerade eine weitere von Definition aus Zürich gehört, und zwar Emotion. Das ist gerade heute rausgekommen aus seinem eigenen Label namens Definition Music. Und das hier, das ist einer von diesen super Tunes von vergangenen Wochen. Und zwar produziert von den beiden Holländer Mononoid. Gamma Rays ist das. Das ist ein Remix, den sie gemacht haben für drei Tschechen oder Slowakis. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Was mir auf jeden Fall sicher bin, dass die Hintergrundinfos und natürlich die Trackliste zu der heutigen Show und den Podcast zum gratis Downloaden findest. Und zwar auf srf.ch/mentalix. Ab der 11 ist dort die heutige Sendung. Nonstop natürlich auch noch als freier Download auf iTunes parat. Schon iTunes auf, für Show bei MentalX, und schon hast du mich mit dabei. Schönes Wochenende. Down Under. Ja. Oblivion haben wir natürlich schon ein TP gehabt, den ich heute also oben vorgestellt habe von der Zürcher Fat Sushi. Und jetzt gehen wir wirklich an den anderen Ende der Welt, und zwar nach Australien, nicht nach Sydney, wie man vielleicht vermuten könnte, weil das elektronische Epizentrum in Australien, das ist ein Melbourne. Von dort kommen so illustre Namen wie der Jamie Stevens, der Casey Taylor, Vapor Recordings und der junge Herr hier. Matter ist das. Und bezeichnen es als Trance, als Progressive House oder als Melodic Techno spielt überhaupt keine Rolle. Das Ding rockt unglaublich und ist dabei noch unheimlich verträumt. We'll be right back. Thank you. Neues vom Label mit der Miezekatze. Ja, natürlich spanische Label rings um den Suara, um den Koyu, nämlich Suara Music. Er hat gerade eine Compilation rausgebracht, und zwar so mit eher unbekannteren Acts, wie zum Beispiel hier, der Herr heisst M. Dafür Artisten, die er jetzt oder zumindest angekündigt hat, dass sie aufbauen wird. Gut, da haben wir ja schon gerade mal eine riesen Nummer. Und da ist das eben der besagte Haze M, und das Stück heisst Love is Over featuring Haptic. Hast du eigentlich schon eine Idee, was du machen machst? Denk. Naja, okay. Freitag sind ein bisschen lame geworden. Dafür passiert morgens oben am Samstag im Clubland Schweiz allerhand. Zum Beispiel haben wir Fat Sushi und Superflu. Beide Acts rocken im Hive Club. Was sonst noch passiert, das erfahrst du schon genau nach 10 Minuten nach dieser Scheibe. I am this feeling. Sound aus Schweden. Den bekommst du am Morgen oben in Basel, im Borderline. Die feiern nämlich ihr 7-jähriges Bestehen. Gut, den Clubs gibt es ja als solches schon relativ lang. Ich glaube, es ist schon richtig 20 Jahre. Allerdings wechselt hier immer wieder mal der Inhaber, respektive der Clubname. Früher mal Echo, dann Borderline Club und jetzt Club Borderline und ach, weiss der Teufel was. Auf jeden Fall, morgens oben gibt es ein grosses Fest, unter anderem mit dem Kari Leckebusch und Live-Act. Naja, ein Klassiker halt, der dritte Raum. Möchtest du doch lieber in Luzern in Ausgang, zum Beispiel im Rockclub, bekommst du ebenfalls sehr coolen Techno-Sound und zwar vom Deutschen, vom Thomas Schumacher. Unterstützung bekommt er vom Local Hero, vom Keins. Ebenfalls ein sensationeller Live-Act. In Zürich morgen haben wir Fridas Büchse, unter anderem mit dem Live-Act Life on Planets, Unterstützung von Rado und Artisan. Während im Hive-Club in Zürich morgens Nacht, naja, dort bebt, respektive dort schwebt es, weil es wird sehr spacey vom Sound. Fat Sushi sind morgens oben hinter den Turntables. Das heisst, die zwei Jungs, die ich jetzt oben im Feature hatte. Und sie haben natürlich auch einen internationalen Act, nämlich ein super viel Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playliste, der Podcast. Vieles mehr bekommst du auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch auf iTunes. Check's aus. We'll be right back. Monica Kruse, Ghost Techno Trance. Und zwar mit Betonung auf Trance Music. Und zwar auch mit ihrem Label Terminal L. Gut, schon die letzten paar Releases, unter anderem von der Spanier Pick and Dan. Es sind äußerst melodisch gesehen, wenn auch immer vom Bass her knüppelhart. Genau da, wie der Herr, der Ilya. Wie heißt der jetzt nochmal? Ilya Jacobi, genau, mit Spectrum und Andromeda. Richtig geil. Nacht stelle ich dir auf, es ist ein Virus, internationale Künstler vor. Mal bekanntere, mal weniger bekannte. Aber heute, jetzt oben, habe ich außergewöhnlich viele Schweizer Produktionen drin. Kannst du dich vielleicht erinnern, am Anfang so von der Sendung haben wir den Andrew Sommer gehabt. Der kommt aus dem Tessin. Dann haben wir die ganze EP vorgestellt, unter anderem von Fat Sushi aus Zürich. Und da habe ich Techno aus den Bündner Bergen. Kein Witz. Das ist tatsächlich so. Junger Herr ist das, namens Robin Hasler, hat mir das Teil zugeschickt. Und ist der Original-Mix. Der Remix ist zwar sehr solid, aber ich bin halt ein Fan, wenn das Original sitzt, dann tue ich meistens den Remix auf die Seite machen. Und da haben wir eben wirklich eine richtig, richtig gute Nummer. Trace heisst sie. Down Under. Brandneue Sounds hat er heute vorgestellt, unter anderem vom Henry Size, von Fat Sushi aus Zürich, vom Matto aus Melbourne und jetzt als Closer natürlich nochmal. Weil ich es vor zwei Wochen, wo das jetzt exklusiv da zum ersten Mal gebracht habe, gefunden habe, das gibt es doch gar nicht, so etwas Cooles. Das ist natürlich London Grammar mit Hells to the Lion. Und zwar im fantastischen Kölsch Remix. So, mit dieser Nummer verabschiede ich mich auch gerade. Und wir hören uns natürlich hoffentlich am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio hinter den Turntables und am Umschaken. Und ich hoffe, du genießt das Wochenende. Es sind ein paar wirklich fantastische Partys rum. Und du kannst dir natürlich den Podcast in einer Stunde gratis downloaden auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch auf iTunes. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Here's to you. We'll be right back. Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.